Um Janis Joplin geht's heute Nacht hier im Soundcheck vom Deutschlandfunk. Das waren gerade Aufnahmen aus der Zeit vor Janis Joplins nationalem und internationalem Starruhm. Los ging's mit einem selbstgeschriebenen Blues von Janis Joplin, What Good Can Drinking Do? Janis Joplin hat sich da selbst auf der Autoharpe begleitet. Das ist eine Art Akkordzither, ein typisches Begleitinstrument der damaligen Folkies, im Blues aber eher ungewöhnlich. What Good Can Drinking Do? Wurde 1962 in Austin, Texas aufgenommen. Etwa zur gleichen Zeit, 1962 oder 63, wurde der zweite Song in irgendeiner Kneipe in Austin aufgenommen. Janis Joplin vermutlich zusammen mit ihren Freunden, den Waller Creek Boys. Silver Threads and Golden Needles heißt der Song, zu finden auf einem leider gestrichenen Doppelalbum, das 1975 rare Songs von Janis Joplin zugänglich machte. Aus dem Jahr 1966 stammt die Aufnahme mit Big Brother and the Holding Company gerade. Women is Losers, geschrieben von Janis Joplin, ein Blues, der gegen die Machtlosigkeit von Frauen in Herzensangelegenheiten protestiert. So sieht es zumindest die Biografin Alice Eccles in ihrem sehr lesenswerten Buch Scars of Sweet Paradise.